BADT, danke, dass du diese Platte kaufst. Ich bring den krassen Sound, du packe die Waffe aus. Bist du ein echter Banger oder trainierst du Beine? Also du willst hier das Feature gewinnen. Von Salat schrumpft der Bizeps, was sagst du dazu? Ich lasse sie blasen, die Mütter. Ich trag Designer, wie sieht dein Dresscode aus? MIJ back am Block, ich beende den Part. Ich will alles übernehmen, nur der Tod kann mich stoppen. Ghetto Superstar, ich musste mich durch Hochhäuser boxen. BADT, ich rette das ganze Land. Ich hab die stählerne Faust und du bist an die Wand gepuncht. Schwert aus Gold, ein Herz voller Stolz. Ich bin die Nummer 1 und ich beherrsche das Volk. Scheiß auf Geldscheine, Gold ist meine Währung. BADT, wir sind eine Bewegung. Gib Gas und du landest auf dem Banger Channel. Ich komm mit Farid und Kollega, deutscher Rap wird gefickt. Ich hoffe, du nimmst Sack für dein Muskelwachstum. Ladies lieben mich, sag mir, was kann ich dafür, Player? Ich bin ein Gangbanger und ein Trendsetter. Mal schauen, wer gewinnt, ich bin gespannt wie ein Bettlaken. Jetzt wird mit der Gatlin gefeuert. Für ein Feature mit mir zahlen andere 10.000. Ich will alles übernehmen, nur der Tod kann mich stoppen. Ghetto Superstar, ich musste mich durch Hochhäuser boxen. BADT, ich rette das ganze Land. Ich hab die stählerne Faust und du bist an die Wand gepuncht. Schwert aus Gold, ein Herz voller Stolz. Ich bin die Nummer 1 und ich beherrsche das Volk. Scheiß auf Geldscheine, Gold ist meine Währung. BADT, wir sind eine Bewegung.